Gemietet, hast du ihn aufprall? Heide, Bro, heide! Rede nicht nochmal! Bevor wir die Beute aufteilen, müssen wir uns aufteilen, weil wir sonst auffallen. Bra. Mentalität, Wladimir Putin. Bra. Jacke von Hertha Berlin. Bra. Ich will jetzt endlich verdienen. Ich meine, ich und mein Team. Kapita, Ferrari. Gangbang im Osten mit Melanie. Auf Pille und Ruf, ich mach Therapie. Hol den Hennessy. Ja, hey. Alles System, Para und Fame. Baller Cocaine, alles okay. Baller mit uns, die wir bleiben vorne stehen. Weil das, was wir leben, dann keiner versteht. Beiseite, du Fufu, ja, red dich um Straße. Weil du zitterst mit Kilos in Tasche. Kalasche, Schasche, Kapi, bleib Babbo. Fick die deutsche Bahn, ich will ein Lambo. Bruder, mach nicht auf Rambo. Sonst fallen Schüsse aufs Auto. Dir ging's um Fame. Denkst du, dass der Bratan lügt? Ging's mir um Fame, Kolleg. Wer ist jetzt bei 385? Ja. Und wenn's nicht läuft, bra, wenn ich nix verdiene, dann fälsch ich Papiere für fette Kredite. Kreide, oh Kolleg, es geht um Kreide. Weiße Steine, große, kleine Kreide. Fahr im Siebner alleine, Beifahrerseite. 1 Kilo Kreide. Ach komm, rede nicht, du Pfeife. Ich mal auf dem Boden und du stehst in Kreide. Heide, ich schieß auf die Feinde. Ich strecke nicht, nein, ich brech die Kreide. Steig in den Benz, Fluchtwagen glänzt. Para mit Champ, die Kundschaft, die wächst. Scheiß auf die Bank, Bunker ist selbst. Umsatz im Plex in der untersten Welt. Suchtphase wächst durch zu hartes Flex. Ich hab Urheberrecht, Bermuda-Effekt. Du schaust Montag ins Weg. Sturmmaske check, es macht Boom aus Reflex. Die Kugeln sind echt. Es fließt Blut für Respekt. Kreuzberg, Babylon, Lucifer's Camp. 100 Cousins, 100% Bullen zapfen mein Netz. Doch die Nummer ist fresh. Twitter Beef und lässt da rein. Wie kann man so sein? Treffpunkt vereinbaren und dann nicht erscheinen. Rumschwuchtelein. Alles nur Schein. Reden von Ghetto, aber trauen sich nicht rein. Jeder hat den Rücken, aber keiner hat mehr Eier. Reden von der Straße, aber kommt vom Designer. Jeder macht auf High Class, spritzen wie Viber. Zu Hause wird geklingelt, aber runter kommt keiner. Ihr versinkt so wie Treibsand. Wir ficken euer Image im Alleingang. Kreide, oh Kolleg, es geht um Kreide. Weiße Steine, große, kleine Kreide. Fahr im Siebner alleine, Beifahrerseite. 1 Kilo Kreide. Ach komm, rede nicht, du Pfeife. Ich mal auf dem Boden und du stehst in Kreide. Heide, ich schieß auf die Feinde. Ich strecke nicht, nein, ich brech die Kreide.